Aber Herr Bürgermeister, das ist ja wohl nicht möglich. Davon müsste ich ja wissen. Vielleicht hat er sie noch nicht erhalten, aber die sind ihm sicher. 1000 Mark? Ja, da könnte ich doch mal Wäsche kaufen für die Kinder und Schuhe. Und Max hat auch nichts anzuziehen. Na, sehen Sie. Ich danke vielmals, Herr Bürgermeister. Und Sie... Ist ja versprochen. Ja, auf Wiedersehen. Wiedersehen. Er notiert Tredup, aber seine Gedanken sind beim kommenden Montag. Nein, die Landesregierung wird ihm nicht in die Suppe spucken, ihn nicht an die Kandare nehmen. Die Verantwortung für die Stadt trägt er und nicht dieses dünnblutige Kabinett da in Stolpe. Ach, Falksen. Die Herren sind weg. Ach, und ich war eben im Begriff, wieder rüberzukommen. Aber ein längeres Gespräch mit Berlin, mit dem Minister. Und? Hin und her und her und hin. Dieser Assessor Meyer hat sie als ein Mussolini bezeichnet. Ja, untereinander wurden sie auch immer mehr uneins. Erst bestanden sie darauf, die Bauern mit Polizei zu eskortieren. Wie, mit unseren 40 Mann? Ja, plus 200 Schaffner Stolpe. Dann nicht eskortieren, das könnte die Leute reizen, sondern in Nebenstraßen versteckt, in Bereitschaft. Läuft doch auf dasselbe hinaus. Das habe ich auch gesagt. Schließlich haben sie schweren Herzens beschlossen, die Hundertschaften nach Grünhof zu lehnen, in die Vororte. Nach Ernsttal. Also außerhalb meines Amtsbereichs. Eben. Deshalb. Gut ist es nicht. Auch dort wird die Schupo gesehen. Ja. Wird's wirklich keinen Krawall geben? Sind Sie so sicher? Ich habe kürzlich mit dem alten Bentin gesprochen, mit Vater Bentin. Wir verstehen uns halbwegs. Der Alte ist vernünftig, hat gewissen Einfluss auf die Bauern. Der hat mir hoch und heilig versprochen, dass nichts passieren wird. Das Gefängnis in Altholm ist wie alle, wo aus dem Blechnapf gefressen wird. Backsteinkaserne mit Käfiggittern und meterhoher Mauer ringsum. Hier also sitzt Tredup ein und der Bauer Franz Reimers, der Anführer und zum Märtyrer geworden seit kurzem. Vorm Eingang parkt ein Auto. Und gerade als Gareis auf das Tor zugeht, verlassen ein Zivilist und zwei Schupos links und rechts von ihm das Gefängnis. Na nu, Herr Reimers. Kleine Fahrt ins Grüne. Ja, das hätten sie sich so gedacht. Aber in diesen Karren kriegt mich keiner. Tag, Herr Gareis. Jo, jo, wir kennen uns. Übrigens, was macht Ihr schwarz-bunter Stier? Der wäre in diesem Frühjahr auf der großen landwirtschaftlichen Ausstellung in Stettin. Ja, den Preis der Landwirtschaftskammer bekommen. Na also. Übrigens sehe ich Sie wirklich zufällig, Herr Reimers. Ich will hier jemand anders besuchen. Hängt vielleicht sogar mit Ihnen zusammen, ein gewisser Tredup. Tredup? Dieser Schweinehund, der die Fotos verraten hat. Angeblich soll er die Bombe gelegt haben in der Villa des Regierungspräsidenten. Der? Gehen Sie weg. Es ist verboten, mit Gefangenen ohne Sprecherlaubnis zu reden. Die habe ich. Und ich bin der Vorgesetzte dieser Begleitpolizisten hier. Bürgermeister Gareis. Oh, entschuldigen Sie. Und wohin soll's denn nun gehen? Nach Stolpe. Aber ich gar nicht gut von diesem Gefängnis. Ich ahne doch, ich soll nicht in Altholm sein, wenn unsere Bauern demonstrieren. Und hier vor das Gefängnis gehen. Finden Sie das so dumm?